Park Bong-ju, Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, informierte sich vor Ort über den Bau der Viehzuchtbasis im Gebiet Seppo. Er machte einen Rundgang durch die verschiedenen Stellen wie Fleischverarbeitungsfabrik Pyongang und Rindzuchtfarm Aeguk. Auf der vor Ort stattgefundenen Besprechung wurden die Maßnahmen zur regelmäßigen Verwaltung und Leitung der Viehzuchtbasis beraten. Park Bong-ju besuchte die Baumschule im Bezirk Gangwon und Baustelle des Kombinats für Fischgeräte und andere und betonte, die Funktionäre und Werktätigen im Bezirk sollen im Kampf um den Kongress der Malima-Vorläufer an der Spitze stehen.